Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 26, 2014. Omnipräsent heißt das Ganze. Was ist denn los? Tja, komm! Natürlich gleich noch dazu. Eins, oder eigentlich das Hauptthema natürlich die Woche Google I.O. ist ja ganz klar. Aber zuvor ist noch was anderes passiert. Ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich sogar tatsächlich die erste halbe Stunde der Keynote live verpasst habe. Unfassbar. Ja, so kann das gehen, wenn man sein Linux upgradet, ja, beziehungsweise wenn man sich dann entschließt, eben eine neue Version zu installieren. Also, was ist passiert? Linux Mint 17 KDE ist ja endlich draußen. Ich habe da drauf schon relativ lange gewartet. Habe dann auch ein Package-Upgrade gemacht. Das hat auch mit so ein paar kleinen Ecken, ja, hat es da funktioniert. Ja, musste ein paar Mal mit Force-Funktion da, also das Upgrade dreimal starten quasi hintereinander. Und dann ging das auch, ja. Ich habe dann verschiedene Tests gemacht, lief eigentlich alles so wie gewohnt, kein Problem. Ja, aber ich habe mich dann entschlossen, trotzdem eine neue, frische Installation zu machen. Warum? Es war bei mir schon vorher, vor der Installation etwas chaotisch, weil ich habe ja die Linux Mint 16 Cinnamon-Version genommen, installiert damals und habe dann KDE quasi nachinstalliert. Und somit habe ich eigentlich gar keine richtige Linux Mint KDE Ausgabe hier installiert, sondern quasi durch das Package Upgrade quasi einfach das Cinnamon erneuert und auch dann entsprechend die KDE Pakete erneuert. Es hätte funktioniert, aber optisch hat es jedenfalls ganz anders ausgesehen, wie das neue Linux Mint 17 KDE eben so generell aussieht. Ja, wenn man so sieht, also das Standarddesign war komplett anders. Und das hat mir nicht gefallen, da habe ich natürlich gesagt, okay, ich mache eine komplett neue Installation, kein Problem. Wird ja sowieso empfohlen. Immer noch übrigens ein großes Thema bei Linux Mint, finde ich nicht gut, dass hier das Package Upgrade nicht offiziell unterstützt wird. Aber gut. Hab also das Backup alles wunderbar gemacht, kein Problem. Das neue Linux drauf gemacht, das neue Linux Mint 17 KDE. Und scheinbar erstmal alles wunderbar. Kein Thema. So. Aufgefallen ist mir, dass ein Bug, ja, ist gleich aufgetreten. Und zwar die Uhr in dem unteren Panel, die ist ständig von der lokalen Zeit auf UTC gesprungen. Ja, kann man nichts machen. Ja. Sicherlich gibt's da bestimmt irgendwie bald einen Fix, weil ich denke mal, das wird ein kleinerer Bug sein. Ist nicht ganz so schlimm. Ab und zu passiert es eben mal, ja, ohne jetzt speziellen Anlass scheinbar, kommt auf einmal wieder die UTC-Zeit da rein und dann muss ich eben wieder in die Einstellung gehen, muss dort einfach nur in die Einstellung der Timezone gehen. Dort steht auch das richtige Setting drin, dass eben die Lokalzeit angezeigt wird. Also im Prinzip muss ich nichts ändern. Ich klicke einfach nur mal auf OK und dann wird's wieder umgeswitcht. Also irgendwie wird dieses Setting nicht anerkannt richtig. Egal, gut. So, dann habe ich mich dran gemacht, hier natürlich die Sachen, was ich Backup gesichert habe, wieder zu restoren, ja, und habe das dann eben die Einstellung von verschiedenen Programmen, zum Beispiel Kmail, Adressbuch und so weiter, ja, wieder hergestellt. Tja, und was ist passiert? Nix. Das Adressbuch leer. Kmail ohne Account. Was soll das? Ja, gut. Keine Panik, erstmal die ganzen Akonadi-Config und Dateien-Files rübergeladen. Das ist ja im Prinzip der Hintergrund von dem ganzen K-Office-System oder Kontakt, wie sich das nennt. Sieh da, nichts geht mehr. Das ganze Akonadi-System ist zusammengebrochen, K-Mail ist nicht mehr gestartet und so weiter und so weiter. Also von wegen restoren einfach wieder so, ja. Pff, lachhaft. Also, die ganzen Akonadi-Files wieder gelöscht. Ja, geguckt, wo die sind, gelöscht. und dann eben alles per Hand wieder neu eingerichtet. Die ganzen Accounts, die Identities und so weiter bei Kmail. Super, vielen Dank, das hat stundenlang gedauert. Ja, und dann will ich die alten Mails importieren und stelle fest, dass Kmail noch nicht mal sein eigenes Mail-Format richtig importieren kann. Ja, katastrophal. Ich weiß nicht, was da Sache ist. Ist ja auch eine neue Kmail-Version. Und auf jeden Fall hat er die Mail-Dirs von dem alten Kmail, die auf der Platte waren, also auf dem Backup waren, ja, katastrophal restored, importiert, ja, katastrophal. Alles war durcheinander, hunderte von Verzeichnissen, ja, wo manchmal nur eine Mail drin war. Es war vorher alles zusammen in einem Verzeichnis. Es war echt eine Katastrophe. Ja. Außerdem haben viele Mails gefehlt, waren also nicht auffindbar im Kmail. Auf der Platte waren die sehr wohl. Ja, etliches andere hat nicht ganz so gestimmt. Und, tja, gut. Also, habe ich das auch mal erst in den Wind geschossen, ja. Keine Mails, keine alten importiert und quasi wieder von neu angefangen, ja. Das hat mich wirklich schon aufgeregt. Aber zum Glück waren die Mails ja nicht verloren. Waren ja alle in der Verzeichnisstruktur vorhanden. Und ich konnte dann eben die einzelnen Mails im Dolphin ganz normal aufrufen. Da ging's, ja, kein Problem. Also, ihr merkt schon, sicherlich alles Sachen, wo man einen Fix bekommt, einen Workaround, ja, wenn man sich dran klemmt. Warum ich das nicht gemacht habe, komme ich dann auch dazu. Und aber so soll das nicht sein. Also ein unbedarfter Benutzer ist da komplett verloren. Ist wahrscheinlich der Meinung, er hätte die ganzen Daten verloren. So geht es nicht. Ja. Und dass Kmail eine eigene Mail, die er nicht importieren kann, das ist der größte Hohn. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Darf nicht passieren, sowas. Gut. Aber, dann habe ich natürlich das Erste, was ich gemacht habe. Klar, ich bin ja hier seit bestimmten Vorfällen nicht mehr Fan von Firefox. Erstmal Firefox runtergeschmissen. Amarok auch, brauche ich nicht. Die Dateien sind jetzt noch in der Favoritenliste drin, aber sie können nicht mehr gelöscht werden. Ich habe auch das manuelle Editieren von der KickRC probiert. Auch das geht nicht, wird dann sofort wieder zurückgeschrieben. Klar, auch dafür gibt's ein Workaround, hundertprozentig, aber nö, so geht es nicht. Also zuerst mal aus den Favoriten löschen, bevor man das Programm deinstalliert, sonst bleiben die Dateireste drin und mit normalen Mitteln kann man die dann nicht mehr aus der Favoritenliste von KDE löschen. Buh. So, dann zu meinem Schrecken stellte ich erst relativ spät fest, ja, ich habe ja mein Home-Verzeichnis verschlüsselt, ja, und entsprechend habe ich natürlich auch verschlüsselter Swap-Speicher und siehe da, der funktioniert nicht. Ja, ganz richtig, da habe ich gleich mal ein paar Foren requiriert und siehe da, es ist ein Bug, nicht in Mint, sondern in Ubuntu 14.04, das war die Basis von Linux Mint 17 also, ja. Dort ist nämlich offenbar ein Problem vorhanden, ja. Man kann diesen verschlüsselten Swap-Speicher durchaus zum Laufen bekommen, habe ich auch gemacht. Die Standardbefehle sind ja relativ einfach. Swap angeschaltet, wunderbar. Es wurde auch in der FS-Tab und in dem Crypt-Tab die entsprechenden korrekten Werte reingeschrieben. Ich habe alles nochmal doppelt geprüft. Wunderbar, Swap hat geklappt, verschlüsselt. Reboot, Swap ist weg. Ja. Obwohl es in der FS-Tab und in der Crypt-Tab drin steht, kein Swap-Speicher. Ja. Und das Schlimme ist, er wird auch nicht jetzt unverschlüsselt gemacht, sondern ist einfach keiner vorhanden. Ja. Nicht gut. Auch da wieder Probleme. Aber wie gesagt, das ist eine Sache von Ubuntu 14.04, weil in den Ubuntu-Foren haben da doch andere Benutzer hier dieselben Probleme mit diesem Encrypted Swap. Gut, also, dann ist ja kein Showstopper, ne? Weiter geht's. Nächste Hürde, Wi-Fi-Connection. Natürlich ist klar bei Ubuntu Linux Mint 17 kein Problem. Alle proprietären Wireless-Treiber, die man so braucht, werden installiert. Ja, na gut, für Richard Stallman wäre das vielleicht ein Problem, aber für mich nicht. Ich will ja haben, dass meine WLAN-Karte funktioniert. Ja, so, aber dann, oh Schreck, oh Graus, kein, ich konnte mich nicht mit meinem mit meinem versteckten Netzwerk, WLAN-Netzwerk anmelden. Ja, diese Hidden Networks, also mittlerweile sollten die eigentlich ja Standard sein, machen, und das regt mich richtig auf, im Jahr 2014 immer noch Probleme, ja, bei einer Distribution. Das darf doch so nicht sein, zumal es bei der vorherigen ohne Probleme ging. Obwohl, kann ich so nicht sagen, ich habe es ja auch im Cinnamon eingestellt, nicht in der KDE. Also da muss ich noch sagen, weiß ich nicht 100%. Aber auch hier musste ich dann wieder das Terminal requirieren, ja, mit sudo iwlist wlan null scanning ssid und dann der Name des Netzwerkes, also die SSID hinten dran, und damit wurde also ein Eintrag angelegt. Dann konnte ich in den Network Manager im Tray gehen und konnte dort das Passwort eingeben. Hat funktioniert und das bleibt zum Glück auch, muss man also nur einmal machen. Gut, nächster Punkt. Programm Sound Converter. Das hat mich fast umgehauen, ja, Leute, und ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt Absicht ist, ob das bewusst weggelassen wurde oder ob das nur ein Bug ist. Aber ich konnte mit Sound Converter nicht zu Ogg Vorbis konvertieren die Dateien, und das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Ja. Wenn das Schule macht, dann ist das ein ganz, ganz, ganz, ganz mieses Beispiel, und ich hoffe, dass wirklich, dass das ein Bug ist, weil ansonsten muss ich sagen, kann das nicht sein. Weder SOX noch die Vorbis Tools, wo Ogg-Eng enthalten ist, waren standardmäßig installiert. Ja, das wäre auch anders gegangen, denn schließlich kann das KDE Backend Ogg Vorbis sowieso kodieren und dekodieren, also absolut kein Problem. Nur war das eben so nicht ansprechbar mit Sound Converter. Da musste man eben entweder SOX oder Vorbis Tools installieren. Ich habe natürlich beide installiert, weil wenn man überhaupt irgendetwas mit Sounds macht, braucht man beide Tools, ganz klar. Und ja, also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Stattdessen war das patentverseuchte MP3 von Anfang an lauffähig, ja, was normalerweise nicht, also oder sehr seltsam ist, ja, in bestimmten Regionen, darunter zählten auch einige in Europa, ja, wäre das schon mal nicht legal, ja. Und deswegen ist es ja normalerweise so, dass Ogg Vorbis zwar funktioniert, aber MP3 nicht. Ja. Jetzt habe ich nichts dagegen, wenn MP3 standardmäßig installiert ist, weil das immerhin das meistgenutzte Format, Soundformat überhaupt ist. Ja, also kein Problem, habe ich nichts dagegen. Ja, bin ja nur ein winzig kleiner Richard Stallman, ja, kein großer Richard Stallman. Winzig, winzig klein. Aber dass man dafür dann das Ogg Vorbis komplett weglässt, ist nicht akzeptabel. Unglaublich. Und ich, wie gesagt, ich hoffe es wirklich, dass es das nur ein Bug ist. Ansonsten riesengroßer Stinkefinger und buh. Ja. Unfassbar. Und warum zum Teufel, ja, ist denn hier kein Conqueror installiert, standardmäßig im KDE? Also da muss ich schon sagen, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz übel. Ja. Das ist kein komplettes KDE-System. Gut, also, was ist positiv zu sagen? Auf jeden Fall, das optische, mir gefällt das System sehr, sehr gut. Ja, die Standardprogramme, na, kann man eben nicht sagen, ja, also fast alle Standardprogramme sind dann auch vorhanden, die normaler Nutzer braucht. Sehr schön ist auch, dass jetzt neuerdings oder mit der neuen Version jedenfalls der Nvidia-Treiber für die 740M-Grafikkarte installierbar ist. Ja, auch wenn man eine Dual-Grafikkarte drin hat mit diesem Intel GMA zusätzlich noch. Ja, da war vorher, wurde da nichts angezeigt. Ja, also auch wenn man da nach diesem proprietären Treiber gesucht hat mit dem entsprechenden mit dem entsprechenden Programm konnte man da nichts auswählen, und es wurden einem keine Treiber angeboten dafür. Das geht jetzt, und man kann das auch leicht auswählen. Ich bin trotzdem beim Open Source Treiber geblieben, weil der mittlerweile so gut ist, wie ich jetzt erzwungenermaßen halt festgestellt habe, dass ich da jetzt keinen Bedarf gesehen habe, da jetzt den original Nvidia-Treiber zu installieren, zumal ich dann nicht weiß, ob da noch die Intel-Grafikkarte weiter benutzt wird. Nun denn. Insgesamt könnt ihr natürlich vorstellen, dass das Resümee nicht ganz so positiv ausfällt wie bei der letzten Version, beispielsweise bei dem Linux Mint 16, bei dem all das, was eben jetzt nicht geklappt hat, da wunderbar getan hat. Ja. Aber, und das ist die Einschränkung, ich habe auch nicht die KDE-Version installiert, sondern ich hatte damals eben die Cinnamon-Version installiert und da lief alles wunderbar. Woran es liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich eben dann die Linux KDE-Installation, Linux Mint 17 KDE, nur bedingt empfehlen. Also man muss da noch Hand anlegen, um grundlegende Funktionen zu bekommen und etliches an Workarounds einbauen, um eben hier die kleinen oder auch größeren Bugs wegzubringen. Mit diesem Encrypted Swap geht es momentan nicht mit EcryptFS und deswegen gibt es da natürlich ein ganz großer Abzug. Ja. Gut finde ich noch zum Schluss, dass die Kernel-Updates jetzt angezeigt werden. Ja. Aber das verwirrt auch gleichzeitig, denn die Kernel-Updates sind ja zu Recht als wichtige Sicherheitsaktualisierungen markiert, werden aber standardmäßig eben nicht ausgewählt zur Installation. Und wie das bei Linux Mint auch üblich ist, wird es nicht empfohlen, da dadurch das System eben instabil werden kann. Das ist für einen Benutzer eben eine relativ unbefriedigende Aussage, denn er kann jetzt wählen, ob er ein eventuell unsicheres System haben möchte, ja, mit alten Kernel-Versionen, die eben nicht geupdatet wurden, wo die Bugs eben nicht beseitigt werden, oder ob er eben dann riskieren will, dass er ein instabiles System hat. Wie wäre es denn mit aktuellen Sicherheitsupdates mit Kernel und mit Kernel-Updates und trotzdem stabiles System? Wie wäre es denn damit? Tja, ich weiß, das ist nicht so einfach, aber man sollte es vielleicht mal probieren, ob das nicht möglich ist. Ja. Denn Linux Mint 17 ist eine LTS-Ausgabe, da wird man also etliche Jahre damit auskommen müssen. Und wenn es dann nicht regelmäßige Sicherheitsupdates auch vom Kernel gibt, dann sehe ich allerdings schwarz. Stabil mag das System dann sein, sicher ist es dann aber meiner Meinung nach nicht mehr. Tja, gut, also ich werde mir deswegen auch jetzt gleich morgen, vielleicht fange ich heute Abend noch an, das Manjaro New Plus Linux mal genauer angucken. Ich habe mir schon mal so einen Live CD-Boot angeschaut, ja, habe also vom USB-Stick aus probiert und ich muss sagen, ich habe auch schon eine Testinstallation gemacht auf einem anderen Rechner und ich muss sagen, zuerst mal hat mir das äußerst gut gefallen. Ja, es sind alle Programme drauf, die ich sowieso nachinstallieren würde. Ja, ich weiß nicht, haben die Jungs die Distribution für mich selbst gemacht? Wahnsinn! Danke, liebe Entwickler von Manjaro, ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich spreche wahrscheinlich falsch aus. Das ist bestimmt Manjaro oder Manjaro oder sowas ähnliches, ja. Aber ich sag einfach Manjaro, mir egal. Ich bin da relativ schmerzfrei, ja. Das Team ist übrigens auch sehr interessant, wer da hinten dran steht. Es ist also eine Distribution, die auf Arch Linux basiert. Ja. Und auf die Idee gebracht hat mich der Ralf, ja, oder Moment, ha, jetzt habe ich mal wieder hier nicht meinen Emacs auf. Da wird man natürlich knallhart bestraft, ja, wenn man da nicht seinen Emacs auf hat. Ja. Unfassbar ist das. Entschuldigung, Entschuldigung. Hier ist es, ja, genau, der Ralf, der ist schuld. Ja. Der hat mich nämlich mal dazu gebracht, das mal anzugucken. Ja, vielen Dank, Ralf, dafür. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Installiert ist zum Beispiel Recon gleich, Yakuake, also all das, was ich sofort nachinstalliere hier bei mir, damit ich überhaupt das System meiner Meinung nach vernünftig nutzen kann. Ja, ich möchte meine Yakuake-Konsole und mein Recon haben, auf jeden Fall. Auch noch weitere Programme sind da drin. Alles wunderbar angeordnet. Das Pac-Man Repository macht wirklich einen ganz tollen Eindruck mit dem Programm, was verwendet wird. Octopi oder so heißt es, glaube ich. Und ja, die Entwickler, also wie gesagt, es wird entwickelt in Österreich, Frankreich und Deutschland. Ja? Und also man muss sagen, es ist schön, der Installer ist schön, auch wenn ich dann letztendlich den Shell-Installer benutzt habe und nicht den GUI-Installer, weil man dann noch ein paar Funktionen mehr machen kann. Ja, einziger Wermutstropfen, warum ich es nicht sofort hier eingesetzt habe an meinem Homecomputer, ist, dass ich erst noch testen machen musste, wie ich denn das Home-Verzeichnis verschlüssel, denn das wird standardmäßig leider nicht angeboten, weder im GUI-Installer noch im Shell-Installer. Ich habe alles durchgeguckt, ja, also nicht die Funktion, wo man das Home-Dir verschlüsseln kann. Ich habe etliche Tests gemacht und ich muss sagen, es war auch wirklich extrem kompliziert, bis das dann endlich gelaufen ist, ja, und auch hier mit der Migration des Home-Verzeichnis. Danach hat KDE nicht mehr gebootet. Das heißt, gebootet hat es schon, aber man konnte sich eben nicht mehr anmelden bei KDE als Nutzer, und da muss man zuerst dann eben mit dem Root reingehen und muss alle Konfigurationsdateien löschen von KDE. Ja, nicht alle, aber die meisten, ja. Ich schreibe darüber auch noch einen kleinen Beitrag und was man alles löschen muss da drin, dass es funktioniert. Und dann hat es endlich geklappt mit verschlüsselndem Verzeichnis. Ja, das mit dem Crypt-Swap, bin ich erst erschrocken, habe gedacht, das ist ein gleiches Problem, aber das wurde dann auch nach dem erneuten, nach einem noch einen neuen Versuch, wurde es dann auch tatsächlich gespeichert und dann auch nach dem Reboot ganz normal verschlüsselt. Also da klappt es dann auch im zweiten Anlauf mit dem Verschlüsseln. Aber die Einrichtung ist dann doch sehr, sehr kompliziert mit diesem Einrichten von diesem eCryptFS, und vor allem, man muss auch ganz wichtig per Modprobe noch den eCryptFS starten oder einfügen, das Modul. Es ist nicht cool, dass das nicht automatisch gemacht wird. Ja, ich weiß, da wird es sicherlich wieder Diskussionen geben, aber 2014, Benutzer installiert ein System, dann erwartet der Benutzer auch, dass das System so funktioniert und dass er nicht manuell mit Modprobe noch einen Treiber hinzufügen muss. Das geht nicht. Ja. Aber so macht es sehr guter Eindruck. Und das Ganze ist ja eine Rolling Release, also nichts mehr mit diesen ganzen Upgrade-Geschichten, ja, wo ich jetzt wieder tagelang verschwendet habe, ja, um ein Upgrade zu machen. Ja, das ist einfach furchtbar. Und ich hoffe, das bleibt mir in Zukunft erspart. Was mir allerdings dafür in Zukunft nicht erspart werden könnte, ist, dass das System dann eben einfach aufhört zu funktionieren auf einmal. Ja, das wäre nicht gut. Aber das kommt immer wieder in Verbindung mit Rolling Release zur Befürchtung, ja, dass das dann irgendwann passiert. Aber okay, ich werde es mal probieren nächste Woche, beziehungsweise jetzt hier gleich nach der Sendung, und dann werden wir mal schauen, was da passiert. Ja, und wenn das nicht klappt mit der Installation, Ralf, ja, dann müssen wir ein ernstes Wort miteinander sprechen. Tja, ernstes Wörtchen haben auch einige mit Google gesprochen bei der Google I.O. Da gab es nämlich so ein kleiner Protest gegen Google. Mitten während der Keynote wurden da ein paar protestierende, ja, will ich mal sagen, die für 900 € das Ticket oder $900 das Ticket gekauft haben, ne, wurden da dann letztendlich entfernt aus der Halle, weil sie Zwischenrufe losgelassen haben. Einer hat gesagt, man würde für ein, ich weiß nicht mehr genau, wie der Ausdruck war, totalitäres Unternehmen arbeiten, genau. Und Google würde Roboter herstellen, die Menschen töten, ja, was nach dem Kauf von, ich glaube, Boston Dynamics war es, auch tatsächlich der Fall ist. Aber ja, für mich hat es wirklich ausgesehen, als ob diese zwei, drei Protestler in dem Raum hier von der Konkurrenz gesponsert wurden. Ja. Beziehungsweise auch die wenigen Demonstranten draußen. Wobei man muss sagen, in San Francisco gibt es schon einige Leute, die hier gegen Google des Öfteren protestieren, allerdings nicht, wie man das vielleicht denkt, wegen Überwachung oder wegen den Daten oder sonst irgendwas, sondern hauptsächlich deswegen, weil es Probleme mit dem Transportwesen gibt. Ja, Google mietet ganze Busse, in denen aber nur Google-Mitarbeiter einsteigen dürfen. Das finden die Anwohner sehr, sehr übel und das bringt ja auch auf die Palme. Und da wurden Google-Mitarbeiter sogar schon angegriffen deswegen. Und das ist so am Eskalieren. Ja, aber wie gesagt, wer kümmert sich schon um die Daten in den USA? Da geht es hauptsächlich um, naja, ich will mit in den Bus fahren. Oder warum werden die besser behandelt als ich? Tja. Gut, aber die Google I.O. hat natürlich alles Mögliche gezeigt. Vor allem eins, dass Google überall sein möchte. Ja. Egal ob in Uhren, im Auto, am Fernsehen, überall. Google will jetzt überall hindrängen mit Android. Ja. Ich werde auch deswegen jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Im Uncast.net, cast.com, da habe ich heute natürlich ein riesiges Special darüber. Da wird fast alles nur darum gehen und da habe ich etliches dazu zu sagen. Also, das werde ich mir hier jetzt natürlich sparen, aber die allgemeine Intention von Google ist eben, dass man Android überall drauf hat, dass es überall läuft. Insbesondere das mit den Autos, ja, ist natürlich eine sehr, sehr große Sache. Aber das werde ich auch im Uncast sagen. Ich sehe sehr viele Probleme, weil sich Google hier in Bereiche reinwagt und da hat sie noch nicht so, da hat Google noch nicht so viel Erfahrung. Und ich denke, sie werden hier noch einiges an Probleme bekommen, was wohl so nicht plausibel war für die bei Google, die eben das Ganze jetzt angestrengt haben, ja. Bei Google Fit, da mag das noch das kleinste Problem sein, ja. Wobei natürlich auch Frage nach Kundschaft, ja. Aber da wird es klappen, ja. Beim Auto und beim TV, da bin ich mich ganz so sicher, denn da gibt es grundlegende Probleme. Von der Verbreitungsmöglichkeit her an sich. Gut, wie gesagt, alles genauere darüber im Uncast dann später. Ein paar Stunden ist der auch online. Und ansonsten war natürlich die Google I.O. wieder ein riesengroßes Ereignis, ganz klar. Alles, was Rang und Namen hatte, war da und hat sich das angeschaut. Denn man hat wieder gesehen, dass hier einiges verändert wird. Android wird auch einen ganz neuen Glanz erscheinen und wird uns wohl bald überall begegnen, wo wir sind. Omnipräsent, aber nicht omnipotent. Ja, das muss da oder das ist wohl der Slogan. Denn Google wird dann zwar überall sein, ja, also zumindest mal theoretisch könnte es überall sein, aber Google kann nicht alles machen. Ja, die Funktionen sind teilweise doch sehr eingeschränkt und es werden eben grundsätzliche ja, Hürden zu meistern sein, die Google so alleine nicht schafft und ich auch nicht sehe, dass die Firmen, die dann mit Google zusammenarbeiten, das ändern wollen. Ja. Auch wenn jetzt 40 der großen Automobilhersteller hier mit Google zusammenarbeiten. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist, dass der größte Hersteller der Welt bei Autos, nämlich Toyota, nicht auf der Liste steht. Da kann man schon mal sehen, wo die Probleme denn tatsächlich liegen. Ja, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja, das ist etwas, wo Google leider jetzt nicht großartig hier gesagt hat, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht angesprochen hat, zumindest nicht in der Keynote. Aber was immer wichtiger und aktueller wird, ja, der NSA-Untersuchungsausschuss, der hat auch hier jetzt klipp und klar gefordert von den Herstellern, dass eben dass eben hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung angeboten werden soll, ja, was immer das auch dann letztendlich bedeutet. Aber ich denke mal, dass das schon eine interessante Sache wäre. Etwas, was ich ja schon längere Zeit sage, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist, dass das passiert, weil eben das das einzige Mittel ist, dass die Daten sowohl vor Regierungszugriff als auch vor der Datenspionage von ja, Werbetreibenden oder Firmen etc. Ermöglicht. Dass da natürlich einige Firmen nicht ganz so euphorisch dabei sind bei der Einführung von diesem ganzen System, ist mir schon klar. Aber hier sollte vielleicht mal auch der Verbraucherschutz einschreiten. Ja, gut ist, dass jetzt eben dieser NSA-Untersuchungsausschuss das direkt mal angesprochen hat, denn sonst wird sich da auch nichts tun. Ja. Deswegen gut, wie gesagt, dass hier dieser Ausschuss also massiv für diese oder nachdrücklich, so schreibt Heise, für durchgehende kryptografische Lösungen wirbt hier. Sehr gut. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass hier noch was anderes, was ich eigentlich hätte vorher sagen sollen, wo wir beim Thema Google noch waren. Naja, egal. Heute geht's kreuz und quer. Ja. Was natürlich nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass auch Google immer mehr Möglichkeiten hätte, die Leute abzuhören. Ja. Und als amerikanisches Unternehmen könnte das natürlich auch durchaus sein, dass sie auch verpflichtet werden, das mehr oder minder zu tun. Ja. Ob jetzt das hier mit dem Chromecast möglich ist, das möglich, lasse ich nochmal einfach dahingestellt sein. Aber es schrillen schon ein paar Alarmglocken bei manchen Leuten, wenn man hört, dass der Chromecast mit Ultraschall erkennen kann, ja, oder sich verständigen kann mit anderen Android-Geräten beispielsweise. So dass es zum Beispiel möglich ist, wenn jetzt hier ein Bekannter kommt mit seinem Android-Handy, ja, Chromecast wird demnächst gepatcht, dann funktioniert das. Vorher ging es vielleicht auch schon mal, wissen Sie noch nicht. Und dann kann er also mit seinem Handy sich verbinden über den Chromecast, ohne dass man demjenigen zum Beispiel sein Wi-Fi-Passwort gibt, und zwar über diese Ultraschallwellen, ja, die dann eben das ermöglichen, dass die beiden Geräte sich erkennen, sich das Okay geben, ja, und dann miteinander kommunizieren können, beziehungsweise dann eben über die Cloud, ja, das läuft ja über Chromecast, über die Cloud, dass da dann eben die Daten geschickt werden können. Und dieses Handshake sozusagen, das wird dann über den Ultraschallton gemacht. Leute, ich habe wirklich gedacht, das ist ein echter Witz. Ja, wollte es nicht glauben, weil das hört sich so nach ja, Verschwörungstheorie an, ja. Ja, mit Ultraschall. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo auch diese extrem hohen Töne genutzt werden können, ja, um zum Beispiel sogar Inhalte von der Festplatte auszulesen. Ja, in der Tat haben das ein paar Forscher geschafft, natürlich unter Laborbedingungen. Die haben durch das ja, quasi anhören, das ist Hören von der Platte, wie sie schreibt und liest, ja, durch die hochfrequenten Töne, konnten die dann entsprechend einige Daten rekonstruieren. Ja, ganz schön, ja, wie soll man sagen, ziemlich erschütternd. Ja. Und jetzt wird natürlich genau diese Ultraschalltöne wieder mal erwähnt mit diesem Chromecast, ja. Keine Ahnung, ob das irgendwas, ob das irgendwo in dem Spektrum liegt, wo diese Wissenschaftler diesen Test gemacht haben, ist ja auch wurscht im Prinzip, Denn hier gab es offenbar eine Funktion, die vorher nicht bekannt war, integriert in diesem Chromecast. Denn alles, was ich hier lese, ist, dass die Chromecast per Software-Update eben für diese Verbindungen hier genutzt werden können. Ja. Tja. Die armen Fledermäuse, ja, die drehen dann komplett durch, Ultraschall. Auch Hunde dürften vielleicht hier das den Chromecast dann in Zukunft nicht mehr ganz so witzig finden, ja. Weil die können das nämlich hören, im Gegensatz zu Menschen. Ich höre zwar ein paar Ultraschalltöne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe auch Schwierigkeiten, immer mal wieder einzuschlafen, wenn die Nachbarn denken, sie müssten irgendwie Musik machen, auch wenn sie es ganz leise machen. Das ist ein Fluch, Leute, sag ich euch. Und ein Gewinn zugleich. Ja. Aber natürlich gehe ich auch davon aus, dass das in einem sehr hohen Ultraschallbereich liegt, wo auch sehr feinfühlige Menschen mit extrem gutem Gehör das nicht mehr hören können. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten wird es Gepiepse, tja, für mich ein Grund sein, dass sowas nie ins Haus kommt. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass es keine Röhrenfernseher mehr gibt. Wenn der Nachbar nebendran das Fenster auf hat und seinen Röhrenfernseher anschaltet, dann höre ich das. Ich weiß genau, dass der, ich höre nicht jetzt, was der, also was läuft im TV oder sonst irgendwas. Ja, das ist zu leise. Aber den Ultraschallton, ja, von dieses oder dieses hochfrequente, ich weiß nicht, ob das schon Ultraschall ist, aber dieses hochfrequente Fiepen von der Röhre, die höre ich, Leute. Die höre ich. Naja. Okay, aber selbe Übung mit den Birnen, ja. Also manche manche Neonröhren, die treiben mich in den Wahnsinn, ja. Wenn die einfach nur leuchten, ja, die höre ich nämlich leuchten und dann drehe ich durch. Kann ich das sagen nach einer Zeit? Wenn ich das eine Stunde höre, dann ja. Auf jeden Fall bei den LED-Birnen, ja, da gibt es das Problem natürlich nicht. Ach, sind die so schön ruhig, ja, wunderbar. Und GE, General Electric, bringt jetzt in den USA für $15 eine LED-Birne raus, die sich sogar mit dem Smartphone steuern lässt. Mit iOS und Android kann man die nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch sogar dimmen. Ja, sehr, sehr schön, wunderbar. Und ich freue mich schon drauf auf diese Birne, auf diese LED-Birne, weil ich denke, dass GE hier auch eine vernünftige Qualität anbietet. Ich habe schon etliche gesehen, zum Beispiel auf verschiedenen Elektronikseiten, ja, die auch ungefähr in dem Preisbereich liegen und auch fernsteuerbar sind. Es gibt allerdings auch welche, die an die 100 Euro kosten, ne, mit Android-Geräten. Da bin ich halt immer skeptisch. Ja, da bin ich wirklich immer skeptisch. Man muss hier diese Wink Software drauf installieren, die Wink App nennt sich die, von QuirKey, und dann kann man eben diese Lampe steuern. Es gibt übrigens noch mehr Geräte, die man damit steuern kann dann. Auch das könnte hier wieder so eine Art Home Vernetzung sein. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Auf jeden Fall, momentan habe ich eine Glühbirne, die mit Infrarot, mit meiner Infrarotfernbedienung vom TV gesteuert werden kann. Auch das ist ziemlich praktisch. Ja. Aber ich würde natürlich auch nichts sagen dagegen, wenn ich mit meinem Android-Gerät hier die Lampen dimmen könnte, beziehungsweise ein- und ausschalten kann. Hauptsache, ich muss nicht mehr aufstehen. Der harte Kampf der Technikgiganten, um zum Schluss zu kommen. Ja, wisst ja zum Schluss immer so ein bisschen was Idiotisches, oh, Entschuldigung, ich wollte sagen, was Witziges, ja, ja, wirklich witzig. Der harte Kampf der Technikgiganten, ja, hat South Park mal wieder eindrucksvoll demonstriert. Übrigens, die neue Folge hier scheinbar jetzt auch in Deutsch verfügbar, zumindest mal ist der Trailer, also dieser Ausschnitt, dieser Clip aus der Folge, den ich verlinkt habe, in Deutsch, und guckt euch mal an, wie Microsoft und Sony miteinander umgehen, ja. Und dann wisst ihr so ungefähr, was bei Microsoft, Google, Apple und ansonsten vielleicht so abgehen könnte, ja. Naja, ist natürlich alles nur ein Spaß, aber naja, man weiß ja, ne? Manchmal ist so der, zumindest mal symbolisch gesehen, so diese Witze, die Satire von South Park doch schon ziemlich nah. an der Realität dran, manchmal. Manchmal. Deswegen, guckt euch mal an. Damit sind wir am Ende von Darios Wochensicht. Ja, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur damit Google Plus, Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Oder ihr könnt mal auch auf Twitter schreiben, @Rio. Bei privaten Sachen oder wenn ihr das Ganze lieber per E-Mail schicken wollt, könnt ihr natürlich das tun. Ja, yep, E-Mail rules, rio@thenetcasts.com. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung und auch der GBG-Key, den ihr braucht, wenn ihr mir eine verschlüsselte Nachricht schicken wollt, findet ihr auf wochensicht.thenetcasts.com. Ja, bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. thenetcasts.com mit Essen. Sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche, wenn meine Linux-Installation funktioniert. Tschüss!